irgendwas begonnen habe. Es geht um diese zwei Sätze aus dem ersten Korintherbrief. Gott hat euch durch Jesus Christus berufen. Ihr gehört zu ihm. Gott hat euch für seine Aufgaben auserwählt, bestimmt, ebenso wie alle anderen, die Jesus Christus auf der ganzen Welt anbeten. Dein Leben gehört nicht dir. Dein Leben gehört einem anderen. Wenn du Ja sagst zu diesem Zusammenhang, dann gehört dein Leben dem, der Himmel und Erde überspannt und der Zeit und Ewigkeit in sich vereinigt. Wenn du dem zustimmst, dass du Ja sagst zu Jesus Christus, dann bedeutet es, dass du für alle Ewigkeiten verbunden bist mit dem, der in seiner Größe und Macht diese Welt umspannt. Und trotzdem sind wir unterwegs hier. Natürlich. Wir sind unterwegs hier. Aber wir gehören zu dem, der alles in sich vereinigt. Was für eine Größe. Dieser Ruf, der zuerst wahrgenommen wurde von den Freunden Jesu, komm und folge mir nach, hat das Leben dieser Männer verändert. Und nach ihnen vielen anderen, bis heute. Komm und folge mir nach. Sei einer, der mit mir unterwegs ist. Gott hat ein Interesse daran, dass unser Leben mit ihm verbunden ist in Jesus Christus. Jesus möchte der sein, der unser Leben gestaltet und bestimmt. Aber was bedeutet das, wenn ich zu ihm gehöre? Ich muss an der Stelle ein bisschen zurückgreifen. In das Alte Testament uns begegnet im Buch des Propheten Jesaja ein Satz, der mir in diesem Zusammenhang wichtig geworden ist. Ich möchte ihn euch einfach mal vorlesen. Damals gesprochen als ein Satz hinein in die Situation des Volkes Israel. Aber er gilt darüber hinaus, er gilt auch sehr persönlich. Gott spricht: Hab keine Angst, Israel. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Du gehörst zu mir. Hey, Gott kennt deinen Namen. Gott weiß, wer du bist. Und er möchte, dass du das weißt, dass du zu ihm gehörst. Und das gilt, egal was passiert, egal wo du lebst, egal wo du gerade unterwegs bist, es gilt, du gehörst zu mir. Diese Verbundenheit mit Gott bewahrt uns nie davor, keine Schwierigkeiten zu erleben. Aber wir haben vorhin, als wir beieinander standen, diese Sätze gebetet aus Psalm 23. Und da heißt das: Und wanderte ich im finstern Tal, bist du bei mir. Das ist die Stelle in Psalm 23, an der mit einmal das Reden in der dritten Person verändert wird zur zweiten. Du bist bei mir. Das kann nur jemand sagen, der genau um diese Nähe Gottes weiß. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk. Und dann stellt sich natürlich die Frage: Und was jetzt? Wozu? Ich lese euch einen anderen Satz aus meiner Bibel dazu vor. Ein Satz, den einer der Freunde Jesu, Petrus, so formuliert hat. Er sagt: Ihr seid ein von Gott auserwähltes Volk. Er sagt das nicht speziell zu den Juden. Er sagt das zu den Menschen, die durch den Glauben an Jesus Christus mit Gott verbunden sind. Ihr seid das von Gott auserwählte Volk. Ihr seid seine königlichen Priester, Menschen, die ihm gehorchen und sein Eigentum sind. Und dann sagt er, was sich daraus als Aufgabe ergibt. ihr sollt die großen Taten Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Ihr sollt die großen Taten Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis befreit und in sein großes Licht geführt hat. To-do für Leute, die Jesus kennen, reden von dem, was er getan hat. Gar nichts anderes. Wir müssen uns da auch nichts ausdenken, sondern wir müssen eigentlich nur offene Augen haben für das, was Gott in unserer Zeit tut. Es gab eine interessante Situation gestern Nachmittag. Wir hatten uns verabredet, Torge, Thomas und ich hatten uns verabredet, um einfach noch mal eine Zeit miteinander zu reden haben. Ich hatte Thomas zu Hause abgeholt und wir waren auf dem Weg zu Torge. Ungefähr 200 Meter vor uns kam es zu einem Autounfall auf der Straße. Plötzlich hob sich ein Auto aus der Reihe der anderen, die uns entgegenkamen, in die Luft, schoss quer über die Straße und die Böschung runter ins Gelände. Aus welchen Gründen das passiert ist, wissen wir nicht. Aber wir haben das gemacht, was man macht. Man hält an und guckt, ob Hilfe nötig ist. Es waren andere noch da, die sich um Verletzte gekümmert haben. Thomas und ich haben uns um den Verkehr gekümmert, bis Polizei und Rettungswagen kamen. Wir wissen nicht genau, wie es den Menschen geht, die da waren, aber wir haben gedacht, im Moment sind wir da und wir versuchen einfach das zu tun, was jetzt möglich ist. Uns hat diese Situation natürlich beschäftigt, jeden von uns bis in den Abend hinein. Warum jetzt gerade? 300 Meter weiter vorne wären wir vielleicht beteiligt gewesen. Wissen wir das? Ich glaube, dass wir in unserem Leben immer und immer wieder Momente erleben, von denen wir vorher nichts wussten. Aber es gibt einen, der unser Leben in seiner Hand hält. Das ist Gott. Und er möchte uns gebrauchen, dass wir da, wo wir sind, als seine Leute sind. Er möchte uns gebrauchen. Ich glaube, dass wir, so unterwegs zu sein, nie alleine unterwegs sind, sondern Teil immer auch einer Gemeinschaft. Und darum wollen wir an dieser Stelle auch heute miteinander Gemeinschaft pflegen, die explizit als Gemeinschaft zu Menschen gehören, die um die Wirklichkeit Gottes wissen und sie für sich in Anspruch nehmen. Es gibt eine interessante Situation. In der Tradition des jüdischen Volkes wird einmal im Jahr das Passafest gefeiert. Bis heute ist das so. Als Jesus vor mehr als 2000 Jahren mit seinen Jüngern das Passafest gefeiert hat, da war das eine Situation, in der er gesagt hat, es ist mir sehr wichtig, mit euch Gemeinschaft zu haben, mit euch dieses Passamahl zu feiern. Und dann haben die miteinander das, was man gemacht hat, Brot und einen Kelch mit Wein geteilt. Aber indem Jesus ihnen das Brot weitergegeben hat oder diesen Kelch weitergegeben hat, hat er ihnen etwas gesagt. Er hat dem, was er hatte, eine neue Bedeutung gegeben. Und er hat ihnen gesagt, das Brot ist ein Zeichen meines Lebens, das für euch gegeben wird. Und dann hat er auch diesen Kelch genommen. Der war größer als dieser. Und hat seinen Jüngern gesagt, dieser Kelch ist ein Zeichen einer neuen Verbindung zu Gott. Einer neuen Verbindung zu Gott. Und sie beruht darauf, dass mein Leben für euch gegeben wird. Mein Blut für euch fließt. Und er hat zu seinen Jüngern gesagt, tut das immer wieder und denkt daran. Und so ist in der Tradition christlicher Kirchen das Abendmahl, so wird es ja genannt, aber weil es am Abend stattfand, ist das Abendmahl zu dem geworden, was es ist. Und es ist ein Angebot der Gemeinschaft, der Erinnerung an das, was am Kreuz von Golgatha durch Jesus geschehen ist. Und es ist ein Mahl der Gemeinschaft, weil wir miteinander Brot und Kelch teilen. Ich möchte euch einladen, dass ihr euch darauf einlasst. Das kann jeder ganz persönlich tun. Wir werden das heute so machen, dass wir einfach in zwei Gruppen hier vorne stehen. Wir sind zu viele, um hier alle miteinander zu stehen. Aber ich möchte euch einladen, dass wir miteinander das Abendmahl feiern, indem ihr hier nach vorne kommt, wenn ihr das möchtet. Jeder kann das persönlich überlegen. Und wenn wir hier so mit 10, 11, 12 Leuten stehen, dann ist wahrscheinlich die Runde gut gefüllt. Und dann werden wir hier miteinander das Abendmahl nehmen und dann setzt ihr euch wieder an euren Platz und dann kommt eine nächste Gruppe hier nach vorne. Und so wollen wir das heute tun. Ich lese das noch einmal, wie der Apostel Paulus das später an die Christen in Korinth geschrieben hat. Im ersten Korintherbrief begegnet uns diese Sache. Er schreibt, in der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot. Er dankte Gott dafür, teilte es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Denkt daran, so oft ihr dieses Brot esst. Und er nahm den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Denkt daran, so oft ihr daraus trinkt. Und jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Opfertod des Herrn. Haltet daran fest, bis er wiederkommt. Es ist hat guten Grund, dass wir miteinander das Abendmahl feiern in der Kirche, dass wir das miteinander auch hier in unserer Gemeinschaft tun. Es ist Erinnerung und es ist Ausrichtung. Wir wollen miteinander unterwegs sein, als seine Gemeinschaft. Und so, ich möchte euch einladen, einfach die das tun möchten, kommt einfach hier nach vorn, stellt euch hier auf und wir wollen miteinander Brot und Kelch teilen. Oh.